Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres ersten Specials Island. Hanni hat nunmehr die Island-Reise beendet. Ich, Nanni, bin wieder etwas in moderierender Funktion. Und jetzt wollen wir mal hören, wie die Island-Reise so alles in allem gewesen ist. Hanni hat dafür einiges vorbereitet. Es gibt auch eine spezielle Verarbeitung diesmal des Podcasts. Dazu wird er aber gleich mehr erzählen. Zum Auftakt würde ich ganz gerne 15 brennende Fragen stellen, die Hanni mit ganz, ganz kurzen Sätzen, am liebsten nur einem Satz, beantworten wird. Und anschließend wird Hanni dann anhand eines gewissen Ablaufkonzeptes seine Eindrücke der Reise schildern. Ja, Hanni, ich würde mit meinen 15 Fragen anfangen. Ja, hallo auch von mir. Ich bin zurück und jetzt würde ich mal sagen, erzähle ich mal, wie es mir ergangen ist. Deswegen fang ruhig an. Ja, Frage 1. Sind alle wieder gesund nach Hause gekommen? Ja, habe ich ja schon beantwortet gerade. Ja, wir sind... Auch dein Mitstreiter. Auch mein Mitstreiter ist gesund zurückgekommen. Wir haben die Auslandskrankenversicherung nicht beanspruchen müssen. War es schön? War wunderbar, war wunderschön, ja. Ja, okay. Ja. Insgesamt mit den Kosten hingekommen, die wir ja in Teil 1 mal angesprochen hatten? Die finale Endabrechnung haben wir noch nicht gemacht, weil der Kollege noch ein kleines Kreditkarten-Online-Banking-Passwort-Problem hat. Aber ich denke mal, wir haben das so halbwegs aufgeteilt mit der Bezahlung und könnte passen. Ja, okay, klingt gut. Alles gesehen, was ihr wolltet? Beziehungsweise was ihr euch vorher vorgenommen habt? Wir haben alles gesehen, was wir uns vorgenommen haben, ja. Ja, fünfte Frage wäre jetzt, habt ihr Zusätzliches gesehen? Wir haben viel Zusätzliches gesehen, ja. Ja, bin ich gleich gespannt drauf. Sechste Frage, die Einheimischen. Was fällt dir dazu ein in einem Satz? Das sind Isländer in der Regel. Ja. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht so viele von wie von den Touristen, die da rumlaufen. Es gibt, glaube ich, mehr Touristen als Einheimische. Ja, aber sehr umgänglich. Sprechen alle Englisch und man kommt ganz gut klar mit. Frage 7 hast du schon fast erraten. Die anderen Touristen. Was für Touristen sind üblicherweise da? Nur die Abenteurer oder? Ja, Abenteurer laufen viele rum, ja. Es sind wahrscheinlich aber auch viele da, die einfach nur in Reykjavik ein paar Tage bleiben und halt sich die Gegend rund um Reykjavik angucken. Aber wir haben auch viele Leute gesehen, die mit Rucksack und Zelt zu Fuß oder mit Fahrrad unterwegs waren und ja, einfach mal so eine Tour zu Fuß machen. Also kann ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen. Wäre nichts für mich, glaube ich. Nicht in Island. Ja, und Party und Alkohol? Ja, es war ja von vornherein klar, dass es kein Partyurlaub wird. Vernünftig. Und dementsprechend gab es ja, aber kein Alkohol. Sowas wie in England Irish Pubs oder solche Sachen? Es gibt auch Bars, wo man auch Alkohol bekommt. Ja, nicht primär der Alkohol, sondern eher die Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, ja, oder es gibt die Möglichkeit, sich zu vergnügen, aber es ist nicht darauf ausgelegt, sich da zu vergnügen. Also kein Malle. Auf keinen Fall Malle und das ist auch gut so. Ja. Die Bezahlung, alles mit Bargeld oder auch mit Karte? Da ich jetzt gehöre, PIN-Abrechnung. Alles. Eigentlich alles mit Karte. Wir haben am Anfang mal, ich glaube, für 100 Euro Bargeld geholt. Wenn man mal eine Postkarte kauft, ist es ganz schön, wenn man Bargeld dabei hat. Aber in der Regel alles mit Karte bezahlt. Außer bei unserem letzten Hotel, der wollte Bargeld haben. Da mussten wir dann nochmal zum Automaten und Bargeld holen. Meine 10. Frage, Internet und Handyempfang? Super. Überall mehr oder weniger überall kostenloses WLAN verfügbar. Und also auch in den kleineren Dörfern oder Hotels? Auch in den kleineren, also in den Hotels, in allen Hotels gab es kostenloses WLAN. In einem Hotel, wo wir waren, der Ort bestand nur aus diesem Hotel und einer Kirche. Und da war das Internet ein bisschen langsamer, aber schnell genug, um abends bei Facebook ein paar Fotos hochzuladen. Ja, und das Wetter? Das Wetter war die meiste Zeit ziemlich gut. Von den 10 Tagen hatten wir vielleicht 3 Tage, wo es zwischendurch mal geregnet hat. vielleicht einen Tag, der wirklich, wo es den ganzen Tag nicht so schön war, aber in der Regel sonnig und 15 Grad in den höheren Lagen, 10 Grad, 4 Grad hatten wir auch schon mal, aber angenehm. Nicht so warm wie hier bei uns heute. Ja, meine nächste Frage spielt darauf ab, was du auch schon im ersten Podcast ja das besonders betont hattest, das Essen. Das Essen, wir haben kein isländisches Essen ausprobiert, muss ich sagen. Es gibt auch nicht so viele isländische Restaurants. Die sind sehr auf, ich weiß nicht, ob das jetzt wegen den Touristen oder ob die Einheimischen generell draufstehen. Pizza und Burger gibt es an jeder Ecke. Also, aber keine Ketten. Keine Ketten, kein McDonald's, kein Pizza Hut oder so. Ja, kleine Buden oder halt so Burgerläden, vernünftig. Okay. Der Flug und das gemietete Auto. Ja, der Flug war angenehm, ruhig, aber wenn ich fliege, dann gibt es eigentlich nie größere Zwischenfälle. Das Auto war okay. Das Auto hat alles gut geklappt. Auto war okay, hat gehalten. Versicherungen haben ausgereicht für die entstandenen Schäden. Und würde ich empfehlen, jederzeit das Auto, was wir hatten, einen Toyota Gushi. Toyota. Ja, Mitsubishi und Nissan würde auch gehen oder Mercedes. Und irgendwas mit A, keine Ahnung. Ja, meine vorletzte Frage, die Sprache. Isländisch. Ja, und? Ach, das war nicht die Antwort, die du erwartet hast. Ja, habe ich ja schon gesagt, die sprechen alle gut Englisch und... Ja, aber hört man auch so, dass so die Einheimischen sich isländisch unterhalten und... Die Einheimischen unterhalten sich isländisch, ja, halt skandinavisch. Skandinavisch. Hört sich das an, finde ich, ja. Ja, gut. Nicht viel anders als Schwedisch, Finnisch, Norwegisch. Ja, meine letzte Frage, würdet ihr nochmal diese Reise machen? Ich würde die Reise nochmal machen, wenn ich sie nicht selber bezahlen müsste, ja. Ja. Ansonsten würde ich natürlich erstmal lieber andere Reiseziele bevorzugen. Also dann war die Frage vielleicht nicht richtig, würdet ihr nochmal nach Island, bevor ihr irgendwo anders hinfahren würdet? Nein. Nein, also es ist jetzt ein Erlebnis gewesen. Also wir waren 10 Tage da und haben eigentlich ziemlich viel gesehen und ich denke mal, ein zweiter Urlaub wird wahrscheinlich dann langweilig werden. Ja, danke für die Beantwortung meiner 15 brennenden Fragen. 15 waren das? Das waren 15 Stück, so schnell kann es gehen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, oder dass du kurz vorstellst, wie wir jetzt durch den zweiten Teil unseres zweiten Teils des ersten Specials, unseres Podcast-Specials Island vorangehen. Ja, da waren mir jetzt ein bisschen viele Specials. Ich glaube, ein Special war zu viel. Wir versuchen das mal. Und zwar wir haben schön viele Fotos gemacht mit 4 Kameras insgesamt. Und ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht, die ich dann auch die wir jetzt gleich mal hier auf unserer großen Kinoleinwand. Das war der Soundeffekt, um diesen Projektor zu starten für die Kinoleinwand. Für die Kinoleinwand? Ja, ja. Traumhaft hier bei dir. Ha, ich sehe eine Kirche in deinem Studio. Und ich habe mir vorgenommen, das Ganze in der YouTube-Version mit Bildern zu hinterlegen. Sagt man das? Zu untermalen. Die Bilder, eine Diashow auf YouTube hochzuladen mit unserem Sprechsound hinterlegt. Das war auch ein bisschen blöd gesagt. Ne? Ja, was macht? Ich glaube, es ist drüber gekommen. Also dass man die Bilder, worüber wir jetzt reden, auch sieht. Also die YouTube-Version hören am besten und nicht die iTunes oder die, wo ihr das sonst euch anhört. Gut, wir werden natürlich kurz sagen, was wir auf dem Bild jetzt sehen. Trotzdem bitte die Bewertungen auf iTunes trotzdem machen. Ja, dann leg mal los. Ja. Ich sehe eine Kirche. Du siehst eine Kirche, genau. Das ist die berühmte Kirche von Reykjavik. Das ist die Hallgrimskirche. Relativ modern. Du siehst, es ist Nacht. Wir sind nachts, was war es, kurz nach 11 sind wir gelandet. Und nach dem Check-in. Wir mussten dann mit dem Bus zum nach Reykjavik fahren. Der Flughafen ist ja in Keflavik. Das ist dann nochmal eine Busfahrt von 45 Minuten. Und ja, da mussten wir vom Busbahnhof unsere Koffer noch zum Hotel schleppen. Und danach haben wir uns gedacht, gehen wir mal noch ein bisschen die Nacht in Reykjavik genießen. Viel los war nicht in der Nacht an Action. Aber die Kirche war schön angestrahlt. Und das ist sie. Ja, das kann man jetzt hier im Bild sehen. Wie gesagt, das ist eine relativ moderne Kirche noch. Der Bau wurde erst 1986 fertiggestellt. Und das sieht man vielleicht auch. Sieht eher aus wie so eine Kirche aus Betonfertigteilen. Dann sind wir erstmal ins Hotel und haben uns ein bisschen zur Ruhe gelegt. Und am nächsten Tag wollten wir eigentlich... Mal Hand runter. Das war jetzt ein Bild mit lauter Wasser. Ich habe jetzt beim Durchgehen der Bilder, habe ich mir gedacht, hier vorne, da unten, was ist das? Ist das ein Delfin oder sowas? Also vielleicht kurz zur Erklärung, wer jetzt das Bild auf YouTube nicht sieht. Es ist ein weites Meer mit Bergen im Hintergrund und im Vordergrund versucht Hanni gerade in einen Schatten was hinein zu interpretieren. Also Loch Ness war, glaube ich, aber nicht in Island, oder? Loch Ness, das Seeungeheuer, Nessie? Ja. Ich weiß nicht. Also das können wir hier ausschließen an der Stelle. Die haben, glaube ich, in diesem einen See, wo wir waren, wo dieses Hotel mit dem schlechten Internet, mit der schlechten Internetgeschwindigkeit war, die hatten einen See vor der Tür, vielleicht, da hätte ich mir sowas vorstellen können. Hm, okay. Ich glaube, da lebt sowas. Ja. Ja, wir wollten eigentlich Whale-Watching machen, direkt, für den Fall, dass wir nichts sehen. Weil wenn du nichts siehst, dann darfst du ja am nächsten Tag nochmal wiederkommen und kostenlos nochmal mitfahren. Oh. Aber, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, das Bild ist vom Strand oder vom Land aus gemacht. Es war doch recht windig und wellig. Und die Leute, die aus den Booten ausstiegen, die waren alle so ein bisschen grün im Gesicht. Wir haben dann mal... Die meisten Touristen waren Deutsche. Wir haben nochmal die Touristen, die ausstiegen, gefragt, wie es denn war. Und da hätten sich wohl doch viele Leute übergeben. Und ich denke mal, die Sichtungschancen ist bei Sturm, sind die wahrscheinlich auch geringer. Und dann haben wir das auf den nächsten Tag verschoben. Und sind dann einfach mal ein bisschen rumgelaufen, haben uns Reykjavik angeguckt. Zum Beispiel... Dieses Gebäude hier erinnert so ein bisschen an auch von der Position habe ich an Hamburg Hafen, mhm. an die Elbe. Elbphilharmonie. Nur dass das Ding schon fertig ist. Das ist. Und hat wahrscheinlich nur die Hälfte gekostet. Das ist tatsächlich auch eine Philharmonie, beziehungsweise das Konzerthaus. Ja. Auch ein nettes Gebäude. Wir müssen ja nicht über alles reden. Das nee, ist natürlich nicht. Frage, ne? Nein, ich würde sagen, du redest einfach locker flockig, was ihr sonst alles noch erlebt habt. Die Bilder könntest du ja zwischendurch kommentieren, wer jetzt dann auf YouTube schaut. Das ja mal auf YouTube, genau. Ja, also ich sehe jetzt einen halben Wal oder sowas ähnliches. Nee, das ist eine Skulptur von einem Wikingerboot, soll das sein. Mit einem Wal, oder? Ja. Hier haben wir diesen Pizzakarton, da gibt es eine ganz nette Geschichte. Dieser Pizzakarton. War das jetzt bei dem Denkmal, dass da ein leerer Pizzakarton rumlag, oder? In der Nähe, ja. In der Nähe, okay. Dieser Pizzakarton, der Reykjavik an sich ist eine recht saubere Stadt. Also niemand wirft da scheinbar was hin und man findet eigentlich keinen Müll, so wie bei uns auf den Straßen, außer halt dieser Pizzakarton. Der hat extrem rausgestochen aus diesem sauberen Bild der Stadt und der lag tatsächlich auch noch 3 Tage später da, so. Mhm. Ja, und am dritten Tag haben wir den dann mal aufgenommen. Habt ihr aufgenommen? Haben wir den mal fotografiert, nicht aufgenommen. Achso, aber ich wollte gerade sagen, nicht, dass er dann verdächtig wäre. Wir sind ja am Ende nochmal zurückgekommen, aber wir sind nicht mehr zum Pizzakarton zurückgekehrt. Hm. Wir hatten kurz überlegt, ob wir nochmal hingehen, ob er noch da ist. Gut, haben wir uns dann geschenkt. Rainbow Island, haben wir das getauft? Ist das nicht ein nettes Bild? Ja. Ich weiß nicht, wie diese Kuppel da heißt. Ist das eine Erdkuppel? Also wir sehen jetzt ein Bild von einer Kaimauer oder sowas. Ja. Aber aus Naturstein, also aus gehauenen Blöcken oder sowas. Und im Hintergrund ist ein ziemlich kreisrunder oder halbrunder Erdhügel. Es ist ein Erdhügel mit Gras und darauf steht eine Bank. Da sitzen jetzt zwei Leute drauf im Moment. Und dahinter, ich weiß nicht, es sieht aus wie eine Telefonzelle. Interessant. Ich weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat. Hätte man vielleicht mal googeln können. Ja, und Rainbow halt mal einen sehr schönen Regenbogen. Ja, genau. Deswegen haben wir das Foto eigentlich gemacht, ja. Wegen dem Regenbogen. Ja, nett. So, dann mal ein bisschen Reykjavik Innenstadt. Die typischen bunten Häuschen zwischendurch zu sehen. Das waren kleine Gassen gerade. Sind das so richtig Einkaufszonen oder Dings? Oder ist das eine normale Straße? Weil man sieht jetzt eine sehr enge Straße, eigentlich Einbahnverkehr mit recht großzügigen Gehwegen links und rechts, wo man Schaufenster und das vielleicht auch Cafés erkennt. Das ist schon eine richtige Straße, würde ich sagen. Es gibt auch diese Fußgängerzonen, richtig. Kommen wir auch noch zu. Unsere glücksbringende Katze, ja, die von links nach rechts über die Straße gelaufen ist, die schwarze. Das bringt Glück, wenn sie von links nach rechts... Eigentlich Pech. Das bringt eigentlich Pech. Aber es ist nichts weiter passiert. Also wahrscheinlich nur Aberglaube. So, die Kirche bei Tag. Da wir nicht Whale-Watching gemacht haben, mussten wir uns irgendwas anderes überlegen und sind dann mal nochmal zur Kirche gelaufen und dann mal auf den Kirchturm. Obwohl der Kollege, den ich dabei hatte, extreme Höhenangst hat und sich wirklich versucht hat, darum rumzukommen, habe ich ihn dann doch dazu gekriegt, die 5 Euro zu bezahlen und dann mal den Kirchturm hochzulaufen. Denn der Ausblick ist wirklich nicht schlecht. Wenn du jetzt sprichst, ihr seid wieder zur Kirche gelaufen, Reykjavik, wie groß ist jetzt Reykjavik, wenn man sagt, man will das Zentrum oder sagen wir da, wo eine etwas größere Bebauung ist, durchlaufen, braucht man da 3 Minuten, 5 oder eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde kann man da schon durchlaufen, ja, aber... Aber zickzack dann schon oder von A nach Zeit B? Und auch von A nach B. Also so klein ist Reykjavik nicht. Unser Hotel war relativ zentral. Die Kirche ist auch relativ zentral und es war jetzt nicht alles so weit weg. Wir waren halt relativ in der Innenstadt. Fußgängerzone war nicht weit, Hafen war nicht weit und die Kirche war dementsprechend auch nicht weit. Also, ja. Außenrum gibt es natürlich noch jede Menge Wohngebiete, wo dann wirklich reine Wohngebiete sind. Da haben wir uns jetzt nicht aufgehalten, das ist ja eher uninteressant. Architektur in Island ist jetzt auch nicht so der Knaller. Besonders nicht die Wohnhäuser. Gut, die Highlights sind die Kirche und die Philharmonie. Die einfachen Wohnhäuser, das sind dann mehr so runtergekommene, graue, einfache Häuschen. Nichts Besonderes, da braucht man jetzt nicht die Zeit mit verschwenden. So, immer ein paar Kirchenbilder von innen und dann der Ausblick von oben. Das ist Richtung Hafen jetzt? Das ist Richtung Hafen, genau, da unten. Diese Haupt... Ja, eine der Haupteinkaufsstraßen sieht man darunter. Und wie man sieht, das Wetter am ersten Tag war noch recht schick, würde ich mal sagen. Wieder ein Regenbogen. Regenbögen, wobei ich den gar nicht bewusst aufgenommen habe. Das ist jetzt erst im Nachhinein aufgefallen. Gut, das ist jetzt etwas aus der anderen, wieder von der Kirche aus der anderen Richtung. Man sieht jetzt eine leichte Skyline mit doch etwas höheren Häusern am Meer. Wobei das alles das noch, Hotels? Wobei oder? Das alles noch Baustelle ist oder größtenteils, wie man sieht. Da stehen ja noch Kräne und so. Die sind. Und das werden Hotels oder Apartments oder Bürohäuser? Wahrscheinlich eher Apartments oder Bürohäuser, ja. Ja. Also daneben die Gebäude sieht man ja, die schon fertig sind. Das sind Büroräume. Deswegen denke ich mal, dass das auch Büroräume werden. Ja. So, und das ist dann die Fußgängerzone. Die sind alle abgegrenzt mit diesen wunderschönen Fahrrädern. Die gab es in Pink, in Grün, überall. Überall die gleichen? Also, vielleicht zur Erklärung, also wir haben, nicht jeder schaut ja vielleicht die YouTube-Folge. Wir sehen jetzt hier eine Fußgängerzone, wo eine Straße hindurchführt, die jedoch abgesperrt ist mit auf einem Sperrbalken auf der einen Seite mit Marguerite in Süngül oder so ähnlich Und auf der anderen Seite ist ein schwenkbares Fahrrad. Nee, schwenkbar ist das gar nicht. Der Pfosten an sich meinst du nicht unten? Nee, kannst du recht haben. Kann sein. Nee. Der Oberteil ist wahrscheinlich schwenkbar. Da ist ja diese Auskerbung. Gut, egal. Ist egal, jedenfalls. ist der zweite Holm auf der anderen Seite dieser Absperrung ist ein angeschweißtes Tourenfahrrad, so würde ich es mal nennen. Und alles ist einheitlich durchgefärbt. Auch funktionstüchtig. Man kann sich draufsetzen und auch in die Pedale treten. Was gerne von den Kindern genutzt wird. Ah ja, und das gibt es in verschiedenen Farben. Das gibt es auch in Grün und in Blau an verschiedenen Stellen. Aber was für einen Hintergrund das hat? Ja, es dürfen halt nur Fahrräder und Fußgänger in diese Bereiche, ne? Okay. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Sieht halt ganz nett aus. Ja. Ja, Eisbären, echten Eisbären haben wir leider nicht gesehen. Aber die gibt es durchaus auf Island. Ab und zu verirrt sich mal einer, ja. Also es ist jetzt nicht der natürliche Lebensraum der Eisbären ist jetzt nicht Island. Ja, aber ist denn Island irgendwie im nördlichen Bereich im Winter komplett zugefroren? Oder wie kommen die verirrten Eisbären auf Island? Ja, ich meine, Grönland ist ja nicht weit. Ja, aber die schwimmen ja nicht. Also natürlich schwimmen Eisbären. Die reisen dann an, auf einer Eisscholle zum Beispiel. So, also würdest du das so sagen? So, ja. Ja. Ich denke schon. Okay. Also, so war das immer bei der Sendung mit der Maus. Ja, okay. Lars, der kleine Eisbär. Der ist immer auf einer Eisscholle gesprungen. Und ich denke, so war das. Ist das ein echter oder ist der Plüsch? Der ist Plüsch. Der könnte auch ausgestopft sein. Ja, ich hoffe nicht. Nein. Das war so ein Eisbärladen. Die hatten viele Eisbären auch innen drin zu verkaufen und so. Der gilt aber schon als Sondergepäck, wenn man den mitgenommen hätte, oder? Das ist Sondergepäck, ja. Der ist wahrscheinlich auch schwerer als 20 Kilo. So, der alte Hafen. Das ist schon am nächsten Tag jetzt vom Whale-Watching-Boot. Da haben wir uns dann getraut, auch eine Karte fürs Whale-Watching zu kaufen. Und es war relativ windstill und haben wir uns getraut. Und sind jetzt hier auf dem Boot. Das ist der alte Hafen, wie gesagt. Da sieht man so ein paar Souvenirshops, Restaurants sind da, Fischrestaurants und so. Ja. Sieht etwas ruhiger aus. Sieht etwas ruhiger aus. Das Meer. Wobei das schon ein bisschen weiter raus ist. Weiter raus war es dann nicht mehr ganz so ruhig. Also es hat schon ordentlich geschaukelt nachher. Wie groß ist so ein Whale-Watching-Boot? Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Und wir haben uns das Größte rausgesucht. Eben um das Schaukeln ein bisschen zu in Grenzen zu halten. Es war ein relativ großes Boot. Kann man vielleicht schon fast mit so einem Ausflugsschiff auf so einem Stausee oder so vergleichen. Okay. Ja, das war eine geführte Tour auf Englisch und Deutsch sogar. Der Kollege, der das da moderiert hat, der dann immer gesagt hat, hier rechts und links, da könnte man was sehen. Der kam aus Deutschland und studiert auf Island und macht jetzt nebenbei halt diese Whale-Watching-Touren mit. Deshalb auf Englisch und Deutsch. Das Ganze hat 3,5 Stunden gedauert. Also da kann man sich schon mal sagen, dann... Die Tausenden von Zuhörern oder auch Zusehern bei YouTube sind jetzt ein bisschen gespannt, ob wir einen Mal gesehen haben. Ja... Wie man sieht man nichts. Das Ganze auf dem Bild einzufangen ist relativ schwierig. Ja? Außer da hinten die anderen Whale-Watching-Boote, die man sieht, sieht man jetzt nur Wasser eigentlich. Also die karren da hunderte von Leuten aufs Meer, um nichts zu sehen. Ja, man sieht ja schon was. Also wir haben was gesehen, wir haben Zwergwale gesehen, wir haben Delfine gesehen. Es werden auch andere Dinge angesprochen, wie verschiedene Vögel, die da... heimisch sind, die man dann sieht. Es wird auch was über das Land oder was man halt so sieht von dem Boot erzählt. Es ist jetzt nicht rein nur aufs Wale gucken ausgelegt. Okay. Also es ist auch ohne Wale recht interessant, das mal zu machen. Natürlich diese ganzen Bilder, die man auf den Prospekten sieht, das ist natürlich totaler Humbug. Wenn dann so riesen Schwanzflossen aus dem Wasser kommen oder noch heute leider nicht. Ein Wal, der aus dem Wasser steigt und sein Maul aufreißt oder rausspringt oder so. Sowas haben wir leider nicht gesehen. Kommt aber auch, denke ich mal, relativ selten vor. Aber wir haben Rückenflossen gesehen. Das Ganze ein paar Mal. Und war eine schöne Tour. War eine ganz nette Tour, okay. Ja. Muss man dann nicht nochmal machen, einmal reicht. Wenn man jetzt, sei denn man hätte eine Schwanzflossengarantie, dann würde ich natürlich sofort sagen. Ist auch nicht ganz günstig, 60 Euro für eine Bootsfahrt. Wobei, wenn man bedenkt, für 3 Stunden ist es vielleicht wieder in Ordnung. Ja. Ja. Achso, ich vergesse immer hier weiter zu drücken. Ja, das ist auch noch am Hafen hier der Briefkasten an den Weihnachtsmann. Oh. Den isländischen Weihnachtsmann. Island ist ja praktisch direkt. Ja, der wohnt ja, ja, da, ja, in der Nähe. Um die Ecke. Der wohnt ja um die Ecke, genau. Und deswegen braucht er nicht so weit. Und das sieht so aus, als könnte da einer drin sitzen. Da sitzt keiner drin, nee, das ist nur so ein Sichtfenster. Da gibt es mehrere von auf Island, in Reykjavik. Und ja, da kannst du so ein Formular ausfüllen und reinschmeißen. Und dann Formular ausfüllen. Ein Formular aus, ja, es gibt tatsächlich so vorgefertigte Briefbögen, wo man dann Namen und Adresse eintragen kann. Und jeder, der da was reinschmeißt, der kriegt dann auch einen Antwortbrief und eine Kleinigkeit. Wir haben nichts reingeworfen. Warum nicht? Das, ja, im Nachhinein ist das ärgerlich, stimmt. Ja, schade, haben wir nicht gemacht. Aber ist eine ganz witzige Sache. Hm. Burger Joint. Das ist der Burger Joint. Ja, das ist der angeblich beste Burgerladen in Reykjavik. Ich habe, ja, wir haben nach einem Burgerladen gesucht und dann habe ich mal nach der beste Burgerladen gegoogelt und da kam das mal raus. So sieht er von innen aus. Mhm. Das ist scheinbar so eine Kette. Da gibt es auch in Deutschland einen Laden von, haben wir gesehen jetzt im Nachhinein. Von Burger Joint. Von Burger Joint, genau. Ja, Bullen, oder? Ja, dieses Hamburgara Bullan. Ah, das Bier. Ist jetzt, nee, das ist dieser isländische Name. Heißt scheinbar in jedem Land anders, aber gehören alle zu dieser Kette Burger, ja, Joint. Vielleicht zur Erklärung, sieht ein bisschen aus wie ein Bieruntersetzer. Also von daher, da kam jetzt gerade meine Idee, dass es das Bier ist. Ja, und der Burger war gar nicht schlecht. Deswegen, ja, alle, die mal auf Island sind, einfach mal dahin gehen. Ist einer der günstigeren Burger. Ich glaube, der Burger alleine hat nur 900 Kronen gekostet. Ja, ist 7,50 Euro oder so. Ja. Ist aber auch nicht viel mehr als so ein Cheeseburger bei McDonald's von der Menge. Ah, okay. Aber es gehört trotzdem zu den günstigeren Burgern. Hui. Ja, so sieht's aus, leider. Generell zu den Preisen ist alles sehr überzogen. Wir haben an dem einen Abend ein Päckchen Käse gesucht und mussten dann leider den Käse liegen lassen, weil er umgerechnet 14 Euro kosten sollte. Und da haben dann einfach Gurken gegessen an dem Abend. Die waren bezahlbar. Ja, und so ist das halt mit allem oder mit den meisten. Getränke sind relativ günstig. Nicht alkoholische Getränke. Wie gesagt, Alkohol kriegt man im Lebensmittel- oder im normalen Supermarkt überhaupt gar nicht. Außer dieses 2,5%ige Bier, was wir hier ja auch trinken. Ich vergesse immer. Prost. Prost. Ja. Allerdings, das Schnapspinnchen ist verboten mittlerweile. Das Schnapspinnchen ist verboten, ja, habe ich gelesen. Okay. Aber in der Bar gibt es ja auch. Gut, das gleichen wir heute natürlich damit aus, dass wir trotzdem Schnapspinnchen haben, aber dafür alkoholfreies Radler. Ja, okay. So, ja. Wir sind immer noch in Reykjavik. Wir müssen mal schneller machen. Du. Ja. Erzähl mal anhand der Bilder mehr, was du erlebt hast. Was ich erlebt habe, ja. Für die Leute dann, glaube ich, ganz interessant. Also, du kannst die Bilder ja, wer sich so ein Bild ja etwas länger anschauen möchte, tatsächlich auf YouTube, der kann ja dann auch mal kurz auf Pause drücken. Ja. Wobei, das ist ja schon das, was ich erlebt habe. Ne? Ja, ihr wart ja schon noch ein bisschen mehr wie nur in Reykjavik. Nein, ja, natürlich. Genau. Das ist dann noch. Wir sind ja immer noch bei Tag 2. Wir sind immer noch bei Tag 2. Das ist nochmal Reykjavik von oben so ein bisschen. Das ist die Perlan, heißt das. Das ist so ein Warmwasserspeicher. Da kommt das ganze warme Wasser her. Aus dem Boden, nehme ich an, oder wie? Eine Geothermie, also in dem Sinne? Nehme ich nochmal an. die zapfen ja wahrscheinlich die Erdwärme an. Die Erdwärme an, und genau, das heiße Wasser zu. Und da, richtig, und ja. Ja, ist halt ein Wasserspeicher. Und damit wird dann geheizt und Wasser und Gehwege und Straßen geheizt im Winter. Ja. Luxus. Ja, und da kann man halt auch draufklettern und runtergucken. Ist auch ein Restaurant oben drin. Ein teures. Ja, dann haben wir unser Auto abgeholt und hier geht es das erste Mal auf die Straße. Überall, ganz Island, laufen Schafe frei rum. Muss man echt aufpassen, dass man so ein Schaf nicht platt fährt, weil die einfach auch manchmal auf der Straße stehen und dann stehen die da. Und wer ein Schaf platt fährt, muss das Schaf bezahlen. So sind die Regeln. Deswegen sollte man am besten kein Schaf platt fahren. Haben wir aber auch nicht gemacht. Es war ein paar Mal knapp. Aber gut. Aufgrund dessen, dass man eh an den meisten Stellen nur 80 oder 90 fahren darf. Also schneller als 90 darfst du eh nirgendwo auf Island fahren. Würde ich auch. Ich meine, ein paar Bilder von den Straßen habe ich ja gesehen. Würde ich jetzt auch keinem unbedingt empfehlen. Auf den Schotterwegen halt maximal 80 und in der Regel halt auf den asphaltierten Straßen 90. Manchmal allerdings auch ein bisschen langsamer. Man sollte sich dann auch daran halten, weil wohl die Strafen doch recht hoch sind. Hm. Auch schon für kleine Geschwindigkeitsvergehen. So, und jetzt sind wir mal das erste Mal in der Natur. Im Nationalpark Pingelier. Ja, es sieht aus wie eine Erdspalte, was man jetzt sieht am Foto. Genau, richtig. Das ist ein, wie sagt man, eine Riftzone. Ja. Wo halt der amerikanische und der europäische Kontinent. Kontinentalplatten, tatsächlich. Richtig. Wo die auseinanderdriften. Und in den letzten 10.000 Jahren sind die tatsächlich 70 Meter auseinandergedriftet. Dann frage ich mich aber, warum der Graben nur ungefähr 10 Meter breit ist. Das ist jetzt eine Stelle, die wahrscheinlich später entstanden ist. Okay. Hier sind wir dann schon ein bisschen an einer breiteren Stelle. Wie du siehst, da stehen wir dann mal unten drin. Mhm. Und ja, schon beeindruckend. Ja, das sind Kräfte. Von der Natur. Das sind Kräfte, ja. Und unten ist dann eine schöne Blumenwiese und ein kleines Bächlein, was da fließt. Ist halt Natur, ist jetzt nichts Spektakuläres, nee, aber das ist so typisch Island. Hier sind wir dann jetzt mal 10.000 Jahre hinstellen würde. Hier sind wir noch ein bisschen weiter auseinander, da haben wir dann die 70 Meter schon. Okay, schon mehr als 70 Meter. Aber wenn du die nächsten 10.000 Jahre dich ja hinstellen würdest und würdest so einmal im Jahr ein Foto machen, dann gäbe das, glaube ich, auch einen ganz spektakulären Film. Das wäre eine coole Sache, ja. Schade, dass man das denn nicht mehr erlebt, ne, das Ende. Ja, ja, da gab es viel zu klettern. War ganz witzig. Mal da hoch und runter. Wir haben es zum Glück überlebt. Ist nicht ganz ungefährlich, wenn man da so am Rand steht. Aber das gehört ja noch zu den kleineren, niedrigeren Stellen. Am Ende die Klippen, die ja 200 Meter oder was hoch waren. Da möchte man da nicht runterfallen. Ja, und dann sind wir mal einen Teil des Goldenen Rings abgefahren. Dieser Goldene Ring, das sind ja die, verbindet die Hauptbesucherattraktionen jetzt für die Leute, die sich jetzt mehr im Westen aufhalten, beziehungsweise mal ein paar Tage in Reykjavik verbringen und nicht einmal außen rum fahren. Die können auf jeden Fall diesen Goldenen Ring abfahren. Da drin sind diese Geysire und diese heißen Quellen, wo wir jetzt hier im Hintergrund, die wir jetzt im Hintergrund dampfen sehen, 80 bis 100 Grad heiß. Und dieser Geysir ist da in der Nähe. Hier sehen wir einen kleineren Geysir. Den Litli-Geysir, und das ist der größere Geysir. Relativ viel Betrieb. Also das sind dann tatsächlich die Sehenswürdigkeiten, wo auch wirklich man schon Probleme hat, einen Parkplatz zu finden. Wo die Leute sich auf den Füßen stehen. Ja, das ist dann nicht mehr ganz so schön. Aber muss man ja mal gesehen haben. Das ist der Geysir dann im nicht ausgebrochenen Zustand. Hier nochmal so eine heiße Quelle von Nahem. Ja, das ist einer der ersten Wasserfälle. Der erste Wasserfall, genau. Das hat ein besonderes Augenmerk aufgelegt. Genau, also Wasserfälle haben die schon einige da. Das hier ist Gullfoss, so heißt der. Gehört auch mit zu dem Goldenen Ring. Man sieht an den Menschen. Man sieht an den Menschenmassen genau, dass da kommen noch mehr Leute hin. Nachher wird es tatsächlich ruhiger, je mehr man Richtung Westen kommt. Ist der größte Wasserfall Europas. Ja, ist Europas größter Wasserfall. Zweistufig. Die erste Stufe ist 11 Meter hoch. Die zweite 21 Meter. Klingt jetzt gar nicht so hoch, ne? Aber das größte Wasserfall ist wahrscheinlich auf die Wassermenge. Auf die Wassermenge, die Breite und, ja, okay, und so. Genau. Also höhere hatten wir auf jeden Fall auch noch später. Ja. Aber von der Wassermenge halt der größte. Und das ist schon beeindruckend, wie viel Wasser darunter fällt. Da möchte man auch kein Wasser sein an der Stelle. Ja, auf der anderen Seite des Wasserfalls fließt natürlich das Wasser auch wieder ab durch diesen Canyon hier. Auch ganz beeindruckend. Jetzt nicht vergleichbar mit dem Grand Canyon, aber ist halt ein Canyon. Ja, ist schon doch beeindruckend. Das hier ist tatsächlich auch ein Wasserfall. Auch wenn man das so auf dem Bild nicht meinen mag. Das ist der Urida-Foss. Und der Urida-Foss ist der wasserreichste Wasserfall Islands. 40 Meter breit, aber nur 6 Meter hoch. Da waren nicht so viele Leute, ist ja auch relativ unspektakulär, aber es war trotzdem ganz nett. So, man sieht, das war der Tag der Wasserfälle, der erste Autotag. Es war auch ein relativ stressiger Tag. Wir mussten abends, ich glaube, bis spätestens 9 Uhr eingecheckt haben im Hotel. Hatten aber doch viele Wasserfälle auf dem Programm. Wie viele Kilometer seid ihr da so am Tag gefahren? Eigentlich jetzt, wenn man das in 10 Tagen halt sieht. Ja, unterschiedlich, aber schon so um die 500 Kilometer. Wir hatten auch mal einen Tag, wo wir glaub, knapp 600 Kilometer hatten an einem Tag. Mhm. Dafür dann an einem anderen Tag auch schon mal nur 200 Kilometer. Das war dann mal ganz entspannt. Aber ich würde mal sagen, so im Schnitt 500 Kilometer sind wir schon gefahren. Mhm. Ja, so ungefähr. Genau. Ja, der nächste Wasserfall, mal was Besonderes, da konnte man hintergehen, man sieht. Okay. Schön. Ja, wird man auch mal ein bisschen nass. Aber ist schon, also landschaftlich schon toll. Oder? Ja, doch. Also ich kann jedem empfehlen, doch tatsächlich mal bei YouTube, wie es sich die Bilder anzuschauen. Der heißt Seljalandsfoss. Ich finde den Ausläufer links sehr schön, der auf dieser Art Felsbrüstung unten dann ankommt. Zum Glück haben die Wasserfälle größtenteils Namen, die man aussprechen kann. Das meiste in Island ist ja doch recht schwer auszusprechen für uns. Ja, Wasserfall, genau. Zwischendurch, hier sieht man mal wieder schöne Wetter und diese tollen Schatten von den Wolken. Das im Hintergrund sind keine Schafe. Ich bin gerade am Überlegen. Das sind so Silo-Ballen. Also Landwirtschaft gibt es auch auf Island. Es gibt auch Zäune auf Island, musste ich feststellen. Die Pferde, die da rumlaufen, sind alle eingezäunt. Ich dachte ja, vielleicht läuft da mal so ein Island-Pferd. Ich dachte, die laufen vielleicht auch frei rum. Aber nein, alle eingezäunt. Hier nochmal ein schönes Bild mit Licht- und Schatteneffekten von einem schönen Berg. Hier im Hintergrund sieht man Eyjafjallajökull, den Gletscher da hinten. Kann man auch noch aussprechen. Das ist jetzt schon ziemlich mittig auf der Insel oder noch am Rand? So, bevor Hanni jetzt diese Frage beantworten wird, haben wir uns gerade ein neues Getränk geholt. Wie immer noch unser Spezialgetränk von Island Spezial. Unser 2,5%iges Bier, hergestellt aus einem Bier mit Radler und einem Schuss Wortgehalt. Wir sagen mal alle zusammen Prost. Prost. Wir stellen auch heute wieder fest, es schmeckt erst beim zweiten oder dritten Schluck. So, Hanni, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen hatte. Dann würde ich dich jetzt bitten, meine Frage, ob diesen Gletscher, den wir dort sehen, Das ist aber schon ein bisschen fies, das Getränk. Ob er im Landesinneren ist oder selbst sich so ein wunderschöner Gletscher noch im Randbereich von Island befindet. Ja, wir befinden uns die ganze Zeit im Randbereich. Da wir ja mit unserem Toyota Aygo, irgendwas mit A halt, nicht in die Landesmitte durften, wegen nicht befahrbarer Straßen, befinden wir uns eigentlich die ganze Zeit im Randbereich. Also, ja, Randbereich. Heißt also immer so 10 Kilometer bis zur Küste maximal. So. Ja, okay. Ja. Vielleicht auch mal ein bisschen weiter. Wer hätte das gedacht? Ein Wasserfall. Ja, das ist in diesem Fall der Skogafoss. Ja, der Skogafoss. Wir sind nicht diese Treppe da hochgelaufen, weil wir ein bisschen, wie gesagt, in Zeitnot waren, wegen unserer Check-in-Zeit. Und weil wir auch nicht so sportlich sind. 60 Meter hoch, also schon höher als der größte Wasserfall Europas, den wir eben hatten. Aber schön. Sehr schön vor allem. Sehr schön, sehr schön. Auch mit diesem Grün da am Rand. Und eine Besonderheit, einer Legende nach, ist hinter diesem Wasserfall eine Höhle. Und in dieser Höhle soll ein alter Wikingerschatz liegen. Mhm. Angeblich jetzt kann man... Jetzt sind wir wieder bei der Stelle, wo sich Tausende von Zuhörern fragen, ob... Nein, wir sind nicht durch den Wasserfall gegangen und haben nicht nach der Kiste, nach dem Schatz gesucht. Es gibt da irgendwie so eine Geschichte, dass da ein vor Jahren ein Junge oder ja, ein Junge, glaube ich, diesen Schatz gefunden hat und nach dem Schatz gegriffen hat und in dem Moment der Schatz versunken ist und plötzlich weg war und er nur noch diesen Griff in der Hand hatte. Und diesen Griff kann man in irgendeinem Museum auf Island sich angucken. Also muss da ja was Wahres dran sein. Zwangsläufig. Zwangsläufig. So war das. Ja. Ja, das nur so am Rande. Jo, wie gesagt, da oben ist diese Aussichtsplattform. Bis dahin was nicht geschafft. Wasserfall nochmal von näher. Ups. So, und damit neigte sich der Tag schon dem Ende zu, wie man sieht. Die Sonne ist schon ein bisschen niedriger, untergegangen ist ja so gut wie gar nicht. So nachts um eins war dann mal ein bisschen dunkel und um drei ging sie dann auch schon wieder auf, die Sonne. Also schon meiste Zeit recht hell. Hier sind wir an den berühmten schwarzen Stränden. Ja, also Sand aus Lavagestein haben wir da. Und ist ja eher scharfkantig oder eher rollig? Der Sand. Ja, also ist ganz feiner Sand oder ist eher, weil du sagst Lava? Da ist auch wirklich feiner Sand, also so wie Sand halt, Spielsand, Sandkastensand. Wir haben auch als Souvenir ein bisschen Sand mitgenommen, habe ich jetzt leider nicht dabei, aber ja, wir sind ursprünglich darauf gekommen, dahin zu fahren, beziehungsweise eigentlich sind wir dadurch erst darauf gekommen, nach Island zu fahren, weil... eine Band namens Holstafir, die aus Island kommt, so eine Viking-Metal-Band ist das, die haben da ein Video gedreht an diesem Strand. Und ja, das hat uns irgendwie inspiriert, damals nach Island zu fahren. Das war ja schon so ein Highlight der Reise. Und ja, das mussten wir uns natürlich angucken. Ja? Und haben auch Fotos mit uns gemacht an dem Originaldrehort des Videos. Von, ne? Wie gesagt, der Band Holstafir, sehr gute Band, einfach mal reinhören. Das Lied heißt Fjara. Kann man bei YouTube finden. Einfach mal, ist auch ein tolles Lied übrigens. Ja, das sind die schwarzen Strände. Schön. Schwarzer Sand aus Vulkangestein. Hier nochmal mit ein bisschen Sonnenlicht im Hintergrund. Wie sieht es denn mit Gezeiten aus in Island? Nein. Reicht das? Ja, das reicht mir völlig. Weil ich frage mich gerade, ob diese Fjorde oder wie man das nennt, jetzt bei einer vernünftigen Gezeite oder bei einer vernünftigen... Tidenhub würde ja jetzt doch, sage ich mal, große Teile dieses Landes unter Wasser stehen oder umgekehrt noch deutlich weniger wäre. Ja. Nö, das eigentlich nicht. Musste man keine Angst haben, dass man weggespült wird von der Flut. Jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder einen Tag weiter. Und hier eins der typischen Lavafelder, wo es natürlich zig von gibt. Weit und breit nichts zu sehen, außer Lava mit diesem isländischen Moos bewachsen. Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung. Man sieht ja Wülste, viele Wülste kilometerweit, die seltsamerweise leicht grün sind. Aber das hast du ja schon gerade beantwortet, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen. Von weitem so ein bisschen wie so eine, ein dichtes Schafherdengetränk. Ja, mein erster Gedanke war, wer hat denn diese ganzen Schafe über den Haufen gefahren? Und da gibt es wirklich... Kilometerweit sieht man tatsächlich dann nur teilweise diese Lavafelder mit Moos bewachsen. Schick. Hier auch eine ganz besondere Attraktion. Ist das ein Stück der russischen Mir? Das ist ein Stück der isländischen Brücke. Nicht der russischen hier. Skaidarasandur. Ich habe mir das aufgeschrieben. Also, vielleicht das kann man nicht, kurz zur Erklärung. Wir sehen einen Fotoausschnitt von einem sehr weiträumigen Tal mit ein bisschen Steinhaufen und einer Parkbank und einem riesengroßen Eisenpfeiler, der mehr oder weniger verbogen in einem 30-Grad-Winkel aus dem Boden ragt. Ist die Brücke nicht fertig gebaut worden oder was ist hier passiert? Also wie gesagt, dieses Skaidarasandur heißt diese Ebene, die man da sieht, um diese Brücke drumherum. Und da hat man damals, als man die Ringstraße außenrum gebaut hat, natürlich, da das tiefer liegt, musste man da eine Brücke drüber bauen und hat eine Brücke darüber gebaut. Irgendwann, ich glaube, in den 80er Jahren oder so sogar erst oder in den 70ern. Und dann 1996 gab es einen Vulkanausbruch und im Hintergrund sieht man diesen Gletscher und da sind dann Tonnen, Liter, Kubikliter an Wasser und Eisblöcken haben dann leider diese Brücke mitgenommen. Und da gibt es jetzt eine neue. Und da gibt es jetzt eine neue Brücke und an der alten Stelle steht halt so ein Stückchen. Ja, und man braucht eine Gedenkbrücke. Man braucht jetzt eine Brücke. Warum? Kann man nicht eine Straße über den Boden bauen? Oder? Ich habe das jetzt. Es gibt halt einen Höhenunterschied, ne? Ja, aber das ist ja hunderte von Metern lang. Ich fahre halt auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite hoch. Ich vermute mal, das ist ja hier ein Schwemmlandebene. Also. Was häufiger unter Wasser. Okay. Also wenn halt der Gletscher schmilzt, dann kommt halt auch Wasser. Das sieht man da im Hintergrund. Ne, in den nicht vorhandenen Gezeiten kommt ja. Dann kommt Wasser und dann braucht man die Brücke. So. Und das war halt damals mit dem Vulkan ein bisschen zu viel. Ist ja. Ein bisschen blöd gelaufen. Ja, so. Ach, schau an. Ein Wasserfall. Ein Wasserfall, ja. Das ist der Svartifoss, heißt der. Aber die geben jetzt so jedem Wasserfall einen Namen, weil das sind ja jetzt keine größeren Wasserfälle. Ich meine, wenn man jetzt vorhätte, in Österreich jedem Wasserfall dieser Größe einen Namen zu geben, dann müsste man wahrscheinlich das Alphabet noch ein bisschen aufpumpen. In Österreich haben die bestimmt auch Namen. Das hatte ich nur nicht so interessiert. Ja, doch, ich glaube, da steht immer dran Wasserfall. Wasserfall? Ja, die heißen ja auch alle Wasserfall mit Nachnamen. Ja, nein, das klingt jetzt etwas heruntertragen, aber wer das Foto sich anschaut, da sieht oben, auch hier sehr schön aus. Da oben stehe ich übrigens drauf. Ah, okay, schön. Es gab witzigerweise nur Fotos, wo einer von uns drauf ist, deswegen, aber gut. Ja, schön. Ich wollte jetzt die Leute nicht mit unseren... Man sieht halt die Höhenunterschiede dann jetzt ein bisschen dadurch. Genau. War auch ein bisschen komisches Gefühl, da, ohne Geländer und so. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema von der Episode 2, aber... Aber mal eine schöne Sache. Jetzt sind wir an einer ganz anderen Stelle. Das sieht schon ein bisschen kälter aus. Das sind die Gletscherlagune. Hier, Cool Salon heißt das. Mhm. Das ist so eine Gletscherlagune, wie gesagt. So ein See ähnlich mit Eisblöcken, die da drin schwimmen. Schwimmen aber. Also jetzt kein Gletschereis von unten hoch, was mit Wasser gefüllt ist, sondern das sind schon kleine Eisblöcke. Das ist eine gute Frage eigentlich. Das ist eine wirklich gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Das ist auf jeden Fall an einer Stelle mit dem Meer verbunden und da fließen auch schon mal so Eisblöcke einfach raus. Also da, wo es ins Meer geht, fließen ab oder kommen? Fließen ab. Ich frage nur mal wegen den Eisbären von eben. Fließen das ist der Taxi Drive Home oder weg ist. Hier konnte man auch so Schiffstouren buchen. Ja. Das haben wir uns aber geschenkt dann. Ja, ich glaube, man verkennt die Dimensionen jetzt so ein bisschen. Das scheint, wenn du sagst Schiffstouren, dann muss ja auch ein Schiff durchkommen. Nein, deswegen haben wir es ja nicht gemacht, weil es eigentlich alles von außen auch zu sehen war. Hm. Also so riesig ist es nicht. Ja. Ja, und ach, schön. Angeblich kann man da wohl auch Robben sehen. Vielleicht sieht man die dann vom Schiff besser. Aber dafür dann nochmal 30 Euro, das ist ja Blödsinn, wenn man eh alles vom Rand aus sieht. Das ist jetzt die Seite, die Meeresseite. Ja, da sieht man die Eisblöcke, die da wegschwimmen und langsam schmelzen oder stranden auch. Hier auch wieder schwarzer Sand, Strand, ein bisschen grober teilweise. Achso, das war die falsche Taste. Nochmal eines dieser Schafe. Ab und zu haben wir mal Schafe. Ach, das war, Entschuldigung, das war ein Schaf. Ich wusste jetzt nicht genau, wer das von euch beiden ist. Entschuldigung. Ja, aber es guckt sehr, du hast mir noch gesagt, da gibt es keinen Alkohol. Also spätestens jetzt empfehle ich jedem mal bei YouTube reinzuschauen und sich dieses Foto anzuschauen. Ja, stimmt. Es ist, oder die Gräser sind da besonders. Ja. Ich hätte ja gerne mal ein Foto gemacht mit Schaf, so Kopf an Kopf, so richtig, aber nee. Ja, wir haben auch Hörner. Die riefen immer weg. Ach, die Hörner, mein Gott, was sollen die denn groß machen? So, nochmal ein paar Landschaftsbildchen. Ja, schön. Ich will da jetzt nicht zu, immer dieses schöne blaue Wasser, ne? Man sieht im Hintergrund ein Wasserfall. Ja. Ich hatte die Hoffnung, dass es eine heiße Quelle ist und dass das der Dampf ist, aber nein, es ist die Gischt und ein weiterer Wasserfall. Es ist ein Wasserfall, es ist Dettifoss. Dettifoss, auch wieder ein bisschen was Größeres und Breiteres und hier auch wieder ein Canyon. Wenn du so eine Tour, hier ist, ich darf dich kurz unterbrechen, wenn du so eine Tour machst, schreibst du dir das alles auch unten auf oder zum Beispiel, wenn man es jetzt mal an den Wasserfällen festmacht oder kannst du dir das merken, bei den 35 Wasserfällen, wie die hießen, oder habt ihr auch Prospektmaterial, Kartenmaterial mitgebracht, wo das steht? Oder machst du dir tatsächlich vor Ort Notizen? Nein, wir haben uns vorher Notizen gemacht, wo wir überall hinwollen. Ah, okay. Ja, verstehe ich. Und die habe ich jetzt einfach nochmal abgeschrieben. Hm. Nein, das kann sich ja keiner merken. Ja, dann weiter. Zum nächsten Wasserfall. Wie gesagt, der größte Canyon Islands. Achso, wieder Europas. Ist schon erstaunlich, was da alles am größten ist auf Island. Schon nicht schlecht. Also hat er auch. Das ist der Dettifoss ist der leistungsstärkste Wasserfall. Also von die Kombination aus Volumen, Fluss und Fallhöhe. Okay. Also, ne? Das ist der Dettifoss. Also die haben alle schon ihre Berechtigung, die Wasserfälle. Mhm. Entweder leisten sie irgendwas oder man kann hintergehen. Oder für eine Schätze. Oder für eine Schätze, ja. Also die wenigsten, deswegen haben die auch alle Namen. So, was hast du in Österreich? Also beeindruckend ist wirklich, wie viel Wasser das ist. Wenn man überlegt, es ist ja jetzt, klar, ich meine, hat Island eine gewisse Ausdehnung, aber das sind ja schon richtige Flüsse. Ja. Wir reden ja jetzt nicht mehr über einen Bach oder so, sondern das sind ja schon immer wieder jetzt hier richtige Flüsse. Das muss ja auch irgendwo herkommen, das Wasser. Mhm. Aus dem Fluss. Ja, von oben. Der von oben kommt, ja. Meistens auch derselbe. Also der Fluss kommt auch von oben, aber das ist derselbe Fluss, Regenwasser. Derselbe Fluss, der unten auch wieder abfließt. Ja, man. Was ist eigentlich, wenn einmal alles Wasser unten ist irgendwann? Ne? Ja, genau. So viel kann es ja gar nicht nachregnen. Mhm. Wie lange dauert es, bis das Wasser unten ist, wenn es jetzt zum Beispiel nicht regnet? Kannst das du mir diese Frage beantworten? Wir mal in einem extra Podcast. In einem Unsinns-Podcast oder so machen. Man. Ja, zwischendurch sind wir nochmal in so einem Örtchen. Ab und zu kommt man auch mal durch Ortschaften. Aber alles in allem nichts Besonderes. Hier kann man nochmal Whale-Watching machen auch. Das ist schon relativ weit im Norden jetzt. Fühlt man einen Temperaturunterschied zwischen dem Süden und Norden nochmal? Den? Nicht so wie. Ist eher tagesabhängig, wie es weiter ist. Norden und Süden jetzt nicht, ne. Hm. Eher halt unten oder oben. Von der Höhe. Von der Höhenlage, ja. Jo, ist halt so eine kleine Hafenstadt hier. Nichts Spektakuläres. So, zum Abschluss dieses Tages sind wir dann nochmal an Demoborgir vorbeigefahren. Demoborgir heißt das, genau. Demoborgir. Das ist ein Lavafeld, wie man hier sieht, schön, von oben mal fotografiert. Diesmal nicht ganz so riesengroß, sondern eher Ausmaße. Von unten sieht das ja alles eher so aus. Ja. Und halt die Besonderheit dieser Felsen hier, das Löcher. Tor zur Hölle heißt es. Also Island wird mir mittlerweile sehr sympathisch. Tun also jede kleine Erscheinung geben die da sensationelle Namen, ja, muss ich sagen. Halt auf Isländisch, ich weiß nicht, wie es auf Isländisch heißt. Das Tor zur Hölle. Mich würde jetzt interessieren, von welcher Seite muss ich denn durch das Tor gehen, um zur Hölle zu kommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Da hinten ist eigentlich grün, ne? Also vielleicht kurz zu erklären, das ist halt eine dieser größeren Lava-Ablagerungen, sehr geklüftet, schätzungsweise würde ich sagen 20 Meter hoch, 25, oder vertut man sich hier im Bild? Und das also ich denke höher. Höher, lass es 40 sein, dann ist das Loch vielleicht in der Mitte 6, 8 Meter. Ja, und man kann durchgucken und sieht auf der anderen Seite das, was man vorne aussieht. So man kann durch diese ganze Landschaft durchwandern, Kilometer weit, da sind ja, Wege. Es hat dummerweise sehr geregnet an diesem Tag. Und deswegen sind wir nicht so weit gelaufen. Und wir hatten auch wieder ein kleines Check-in-Problem. Es war schon relativ spät, aber war trotzdem gut. Ja. Es gibt übrigens auch eine Metal-Band, die Demo Borgia heißt. Nur so am Rande. Okay. Wahrscheinlich danach benannt, oder? Vermutlich. Wegen dem Tor zur Hölle. Metal und Hölle. Hölle. So, jetzt kommen wir hier schon zum, glaube ich, schon zum letzten Wasserfall. Wer hätte das gedacht, dass es irgendwann endet mit Wasserfällen? Der sieht aber jetzt auch sehr leistungsstark aus. Hast du hierzu auch eine besondere? Das ist der Detti Foss, der ist 30 Meter breit und 12 Meter hoch, aber jetzt nichts Besonderes. Nicht der höchste, leistungsstärkste oder beste. Okay. Das ist einfach nur ein Wasserfall, der cool ist. Aber ein sehr schöner. Ja, finde ich auch. Vielleicht der schönste. Weiß man nicht, ne? Der schönste weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren nicht so viele Menschen da wie bei dem ersten, der angeblich der beste ist. Ja, ja. Aber wie man hier sieht, auch da immer noch, Fall, ja. immer noch Menschen. Das ist jetzt, Ayureri. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Akureyri. Das ist die Hauptstadt des Nordens, sagt man. Also die größte Stadt im Norden, die viertgrößte Stadt Islands und die Stadt mit der zweithöchsten Einwohnerzahl. Ja. Ja, ich hatte mal gegoogelt, also es gibt ja schon noch so ein paar Örtchen, so mit 10.000, 20.000 ja. Einwohnern. Das ist ja schon. Angeblich, laut Reiseführer, die schönste Stadt Islands. Ja, stehen ein paar von diesen bunten Häuschen da. Aber alles in allem recht langweilig. Also Reykjavik ist eindeutig interessanter. Gewiss die schöner, weiß ich nicht, aber interessanter. Marketing für den Tourismus, dass die Leute in den Norden das geschickt werden. Wir haben hier zumindest einen Briefkasten gefunden, um unsere Postkarten abzuschicken. Das immerhin. Ja, nochmal ein bisschen Landschaft. Wir haben wieder schönes Wetter. Ja, nach diesem Regentag. Die schönen Wetterbilder sind ja doch schöner. Und jetzt kommen wir zu einem schönen Ort. In diesem Ort stand auch unser Hotel. Wie gesagt, das war ein Ort, wo wirklich das Hotel stand. Diese Kapelle und dieses andere Haus da hinten. Das war der Ort? Das war ein Friedhof. Ein Friedhof gab es noch. Und der wird da beerdigt? Die Touristen, die hängen bleiben? Ja, es gibt ja relativ häufig auch außenrum Ortschaften. Oder also Ortschaften, also einzelne Häuser, die einfach so da rumstehen. Ja. Und die müssen ja auch irgendwo hin. Wie sieht es da in der Region so mit Schule aus für Kinder? Ist da so zentral dann auch irgendwie? Das ist eine gute Frage. Oder werden die alle also zu Hause? Also der Hotelbesitzer hatte auf jeden Fall Kinder. Das ist eine gute Frage. Guck mal, aufgrund der guten Internetverbindung gibt es vielleicht da... Ja, das war jetzt das Hotel mit der Schule. Ah, das war das Hotel. Er hatte übrigens auch kein Handyempfang. Und als wir mit Karte zahlen wollten, musste er auch erstmal sein Gerät aktivieren und einmal seinen Internetfachmann anrufen, wie das funktioniert. Ja, das ist dieser See, wo ich eben gesagt habe, da könnte ein Seeungeheuer drin leben. Ja, rechts ist das Hotel. In der Mitte die Kapelle und links, keine Ahnung, irgendein anderes. Ja, also hier sieht man sehr eindrucksvoll, drei Gebäude, eine Ortschaft. Ja, und links daneben ist noch der Friedhof, rechts daneben. Mhm. Auch witzig, am nächsten Morgen standen auf dem Friedhof Schafe. Gibt es auch Bilder, aber die habe ich jetzt nicht hierbei. Hier nochmal ein schöner Sonnenuntergang, ja, also Landschaft, ist schon traumhaft. Ich weiß zwar nicht, wer sich das alles jetzt anguckt und anhört, aber ja, es lohnt sich aber. Mit dem richtigen Getränk geht das schon. Wir haben hier einen Schlabberkast. Oh, scheiße. Entschuldigung. Macht nichts. Nein, was mache ich denn jetzt? Ja, weiter. Ich habe deine Couch ruiniert. Das ist bei dem Getränk nicht möglich. Steinfiguren auch überall. Die typischen isländischen Steinfiguren. Also die sind nicht nur im Norden, sondern auch tatsächlich auf der ganzen Insel vertreten? Vielleicht. Wir haben sie jetzt. Sehr typisch für die Steinfiguren, dass sie keine Arme haben? Ja, Steine haben ja keine Arme, oder? Ja gut, aber Steine haben auch keine Nasen. Und trotzdem haben diese Steinfiguren Nasen. Du siehst doch, dass sie Nasen haben. Ja, ja, deswegen. Ja. Wo sind die Arme? Ja, sie haben keine Arme. Okay. Aber Nasen. Aber Steine Nasen. Haben halt Nasen. Egal. Hier haben wir auch mal ein Pferdebild für alle kleinen Mädchen, die gerne Pferde mögen. Die jetzt uns zuhören. Da sind ja bestimmt auch ein paar. Auch die großen Mädchen. Alle, die sich verirrt haben und unter Hanni und Nanni was anderes gedacht haben. Hervorragend. Leider halt auch eingezäunt. Und ja, Strommasten gibt es auch. Und ohne Sattel. Natürlich ohne Sattel. Das sind ja auch echte Pferde. Ohne Sattel. Verdammt. So, hier nochmal eine Ortschaft. Eine Kirche, zwei Häuser. Typisch. Und ein Friedhof. Auch hier gibt es einen Friedhof dazu. Findet man an jeder Ecke halt. Körperwelten. So, jetzt die Kinder bitte alle abschalten. Körperwelten. So, da sind wir mal durch einen kleinen Ort gekommen. Das sind jetzt Bilder aus dem Hexereimuseum. Das ist so eine, wie heißt das, Totenhose, glaube ich, heißt das. Eine Totenhose? Totenhose, Leichenhose oder so. Ja, ja. Die zieht man an. Richtig, da hat der Hexer, wenn ich das richtig zusammenkriege, der mit Einverständnis des Toten vorher, der durfte dann den Toten ausgraben und musste dem die Haut abziehen von den Beinen. Es musste aber in einem Stück sein, durfte also nicht beschädigt werden. Und dann musste er die anziehen und hatte dann irgendwelche magischen Fähigkeiten damit. Klar. Ja, ja. Also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber und das ist auch isländisch, oder? Das ist isländisch, natürlich. Das ist das isländische Hexereimuseum. Hast du einen Zensurbalken drauf, wenn du das in der YouTube dann stellst? Nein, das Museum war auch für Kinder zugänglich, also das ist ja jetzt nichts Schlimmes, oder? Das ist einfach nur, ist halt so. Ist, so ist das, ne? Ja, ja, so ist das. Es hat Natur. Ist das die Totenjacke? Das ist der Tote, der dann nachher aus dem Boden kam und sich seine Hose wollte. Seine Beinhaut zurückholen wollte. Also, das erste Bild würde ich, beschreibe ich jetzt mal nicht so, aber das zweite Bild klettert gerade ein Skelett durch den Boden. Also spätestens jetzt werden die letzten Versuchen auf YouTube die Bilder sich anzuschauen. Das waren auch irgendwelche magischen Wesen, die also, sehr Doom der Wüstenplanet. Das war auf einmal hier. Das sind die Monster. Das ist Kondenswasser, Hani. Keine Sorge. Ja, ich meine aber auch. Also nicht, dass ich nachher hier die Schuld kriege für den. Ja, das ist nochmal der Ort mit dem Hexereimuseum. Die hatten auch wieder so einen kleinen Haken. Show. Ja. Show. Hier. Sehen wir sie mal ein bisschen höher, ein bisschen Schnee haben wir da zwischendurch mal gehabt. Also geschneit hat es nicht. Aber wenn du sagst, Schnee, geschneit hat es nicht, ist es jetzt so, dass tatsächlich, ja, wir sind ja auf der Nordhalbkugel, das heißt, da war jetzt auch Sommer. Natürlich. Und da würde es jetzt, Sommer. Das wäre jetzt im Winter alles schneebedeckt da in der Region. Gehe ich mal von aus. Ja. Muss ja, sonst könnten sich da jetzt nicht so Schneeablagerung halten. Natürlich. Und das sind auch schon, ist schon eine ganz schöne Dicke da. Weißt du denn, ob man diese Ringstraße oder diese Touren zu den Wasserfällen auch im Winter machen kann? Oder ist irgendwann hinter Reykjavik im Winter Ende für Normalsterbliche mit normalen Fahrzeugen? Ja, wie gesagt, beheizte Straßen. Ja, ja, gut, aber in dem Bereich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Keine Ahnung. Im Winter sollte man, glaube ich, nicht nach Island fahren. Würde ich jetzt mal raten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Oh, eine typische Grasdachhütte. So, und dann kommen wir jetzt auch schon langsam an die Westfjorde. Da waren sie mal beide am Foto. Wieder zwei sehr schöne. Genau, wir beide einmal auf einem Foto, genau. Da mussten wir noch die so eine holländische Touristin überreden, uns zu fotografieren. Aber hat sie dann gemacht. Die sprechen ja zum Glück auch Englisch. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen. Ja, wie gesagt, hier in Westfjorde sind wir angekommen. Also wir sind jetzt schon im Nordwesten des Landes. Wir haben diese Westfjorde, normalerweise, wenn du einfach nur die Ringstraße fährst, kommst du nicht vorbei. Es ist relativ beschwerlich, diese Fahrt darum. Doch relativ viel Schotterstraße und es ist auch eine relativ lange Strecke. Du sprachst immer von schön eng und Serpentinen und steil und ohne Absperrungen. Genau, Serpentinen, okay. Halt um diese Fjorde herum. Ja. Und also mit Vorsicht. Ja, was heißt mit Vorsicht? Also man kann da schon herfahren. Dauert halt ein bisschen länger und es macht jetzt, ja, man sieht halt die Westfjorde, aber fahrtechnisch macht das jetzt nicht so viel Freude. Ist schon ermüdend, sag ich mal. Hm. So, ja, am Rand sieht man dann nochmal hier so ein paar Robben. Ja. Also sieht man da hier so ein paar Robben. Ich sehe da Robben mit seinem Frühstück. Robben, ja. Was essen Robben eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ich glaube keine, was sind das da? Enten? Keine Enten, weiß ich nicht. Robben, ja, ich wollte ja gerne Robben sehen und dann haben wir Robben gesehen. Jetzt sei ehrlich, hier hast du eine Postkarte fotografiert. Nein. Die Robbe hat für dich den Hals gehoben, den Kopf. Ich musste immer pfeifen und der Kollege hat gefotografiert. Also wir sehen hier eine, naja, schon eine etwas größere Robbe auf einem Felsen liegen, vor ein paar Enten. Und das Schöne ist, die gucken alle, wenn anscheinend einer von euch gepfiffen hat. Ja, war schon nicht schlecht. Sensationell. Was ich ja witzig finde. Also das finde ich jetzt aber viel interessanter wie Whale-Watching. In dem, ja, war es eigentlich auch. Und es kostet auch keine 60. Es kostet gar nichts. Es stand einfach ein Schild da, 300 Meter rum. Was ich sehr interessant finde, dass die tatsächlich sagen können, dass die immer wieder an dieselben Stellen kommen. Dass die tatsächlich da ein Schild auf ewig hinstellen können, ja, in 300 Meter. Gibt's Robben. Habt ihr auch Robben weglaufen sehen? Also watscheln? Oder nicht, dass ich hier irgendwelche Skepsis an den Tag bringen will, aber auch die leben schon, ja. Nicht, dass das so ein Phantasialand. Und wir haben auch welche schwimmen sehen. Und, okay. Ja. Und auch mit aber wunderschöne Bilder. Auch mit den Papageientauchern nachher, die kommen noch. Auch da weiß man genau, die sind an der Stelle. Ja, das ist, finde ich, faszinierend. Der Mensch ist nicht immer an derselben Stelle anzutreffen. Ja, zwischendurch steht auch mal so ein bisschen Schrott rum. Ja. Also wir sagen gerade erst ein Traktor oder eine Landmaschine oder ein Bulldozer und im nächsten Bild ein Schiff mitten am Land. Das ist das Älteste. Das sieht gar nicht so, oder wird das noch am Land gestrichen? Nee. Also schon wieder anfängst, das ist das Älteste. Das ist das älteste Stahlschiff Islands, ja. 1912 gebaut und... Ja, dann bin ich ja fest überzeugt, dass sie es aber nachträglich, weil es eine Attraktion ist, streichen. Vermutlich, ja. Ja, weil das sieht ja nur wirklich aus, als wenn es gestern... Also 1981 ist es dort gestrandet und seitdem liegt es da. Ja, da haben wir dann mal ein bisschen Pause gemacht, ne? Hier im Hintergrund wieder das Schiff und vorne die Schafe. ja. Die, ja gut, du sagst eben, so richtig zutraulich sind die Schafe jetzt nicht, obwohl du bist ja jetzt auf 5-6 Metern an dem Schaf dran. In dem Fall sind wir jetzt dran vorbeigefahren, das ist jetzt aus dem Auto. Aus dem Auto sogar, okay. Wir haben ja auch ein bisschen Zoom gehabt, ne? Mhm. Aber die stehen auch schon, ja, wie gesagt, mitten auf der Straße, ne? Das stört die dann nicht, wenn ein Auto kommt. Aber wenn man dann aussteigt, dann, also okay. Anfassen lassen sie sich natürlich nicht. So, hier nochmal Westfjorde. Schickes Blau. Hier haben wir mal gelbe Strände. Also, oder, ne? Typische Strandfarbe halt. Wie nennt man das? Ocker? Sandfarben, genau. Wo du sagst, Sandfarben. Da sind deine Papageien. Da sind die Papageientaucher. Und das Witzige, man kann tatsächlich, da ist jetzt nicht viel mit Zoom gearbeitet. Also ich hatte teilweise das Gefühl, man könnte sie schon anfassen. Die haben jetzt nicht unbedingt Angst vor den Touristen. Das ist echt faszinierend und die sehen halt so ein bisschen trottelig aus, ne? Mit ihren Watschelfüßen und dieser bunte Schnabel ist schon ein witziger Vogel. Und auch da, ne? Die sind immer an derselben Stelle. Die brüten dann hier sehen wir mal ein ausgelassenes Ei, bisschen was Ekliges. Also gefrühstückt habt ihr auch? Gefrühstückt haben wir auch, genau. Natürlich. Hallo. Da im Hintergrund an dieser Klippe, da wo dieses ganze weiße Zeug ist, alles Vogel... Kot, ja. Kot. Und da sitzen die und brüten. Brüten, wollte ich ja sagen. Also die brüten doch in diesen Steilhängen. Genau. Und ja, das war schon, das sieht jetzt vielleicht nicht so hoch aus, aber das waren schon ein paar Meter. Ich bin mal hoch, auf die Höhe bin ich mal hochgelaufen. Und dahinter habe ich dann, sieht man jetzt nicht auf dem Foto, eine Klippe gesehen, die war dann nochmal höher. Also angeblich geht es da irgendwo 400 Meter runter. Ja. Das muss auch jetzt nicht unbedingt, da muss ich jetzt nicht hochklettern. Und das war dann auch schon unsere Rundfahrt. Das war so ziemlich, das ist jetzt der westliche Punkt Islands und auch der westliche Punkt Europas. Diese Klippe? Diese Ecke da, ja. Also die Ecke, wo jetzt diese Vögel und die Klippe ist, genau. Hier nochmal ein bisschen, ne? Ein nackter Mann. Ja, ja. Bevor er die Hexenhose ausziehen musste. Das ist jetzt wieder zurück in Reykjavik. Da haben wir mal noch ein bisschen hier, waren wir mal noch im Park, da stehen so ein paar Figuren rum. Dann waren wir mal noch im, da habe ich jetzt noch keine Fotos mitgebracht, im Nationalmuseum. War auch ganz interessant. Kann man mal reingehen. Und ja, dann waren wir noch mal 2 Tage in Reykjavik. Oder ja, 1,5, 2 Tage, ja. Und dann ging es zurück zum Flughafen. Und auf dem Weg zum Flughafen sind wir noch mal eben hier bei der Blauen Lagune vorbeigefahren. Ist ja auch die Attraktion für Reykjavik-Urlauber. Diese warum? Blaue Lagune. Warum? Nur weil sie blau ist? Oder? Ja, das im Nachhinein frage ich mich das auch. Warum ist das die Attraktion? Normal, das ist ja mehr oder weniger... Gut, weil sie sehr nah am Flughafen ist. Ja. Da hinten, das sieht wieder aus wie so ein Geothermie. Im Prinzip ist dieses, dieser See, oder wie man ihn nennen mag, diese Lagune, ist ja ein Abfallprodukt. Das ist das Abwasser dieses Geothermal. Okay, mit sehr viel Salz, sieht man, oder? Ist das richtig? Kraftwerks. Genau, richtig. Da wird ja Salzwasser, Süßwasser, heißes Süßwasser aus der Tiefe irgendwie hochgepumpt und mit Salzwasser angereichert. Und ja, schimmert so blau durch die Algen, durch eine Algenart, die da drin wächst. Und es riecht halt überall nach Schwefel. Also eigentlich nichts Schönes. Es ist Abwasser, es ist schmierig, eklig, man muss es nicht. Es stinkt, aber die Leute bezahlen 60 Euro, um in dieses Schwimmbad, sag ich jetzt mal, okay, zu kommen. Man muss es nur verkaufen, zu wissen. Das ist jetzt nicht der Schwimmbereich, da kann man noch kostenlos hin. Wir haben es uns echt geschenkt, dann war das Schwimmbad, das ist wirklich ein kleiner Tümpel. Völlig überfüllt, wo dann einer neben dem anderen sitzt und keine Reinigung da reinschwitzt. Ins Becken ruiniert. Genau. Irgendwelche ekligen Sachen macht mit dem Wasser und nee. Das haben wir uns noch von draußen mal angeguckt und das ist eigentlich viel schöner. Ja, das würde ich sagen, das reicht auch. Wobei außerhalb das Wasser gar nicht warm ist. Witzigerweise. Ja, vermutlich schon abgekühlt. Ja, aber es sieht ganz schick aus. Und dann ging es zum Flughafen? Und dann ging es zum Flughafen. Das ist der Flughafen. Ja, auch ein recht modernes Gebäude. Überschaubar. Ja, der Flughafen von Keflavik. Reykjavik selber hat ja auch einen Flughafen. Aber das ist der Hauptflughafen? Eigentlich hat fast jeder Ort einen Flughafen oder einen Flughafen. Eine Landebahn. Ein Land. Mit Auto oder Bus kommst du ja gar nicht weit. Ne? Also wenn du da mal Lebensmittel vom Westen in den Osten bringen willst, da bist du ja 3 Tage unterwegs mit dem Auto. Und so haben die da überall Flugplätze. Die Touristen dürfen halt nur in Keflavik landen und müssen dann die 45-minütige Autofahrt noch auf sich nehmen. Ah ja. Ja, der Rückflug war auch angenehm, genau wie der Hinflug. Ja. Nur, dass da beim Abflug schon Nacht war und beim Ankommen dann Tag. Ja, das war's, würde ich sagen. Ja, es tut mir leid, dass das so lange gedauert hat. Also nein, für die jetzt eingeschlafen sind. Nein, es ist ja ein Spezial. Und jetzt bitte aufwachen. Es ist ja ein Spezial und es sollen sich ja auch nur die Leute anhören, die vielleicht was über Island hören möchten oder wie eine Reise dorthin gelingen kann. Und ich würde sagen, in dem Zuge danken wir dir, Hanni, sehr lieb dafür und auch deinem Mitreisenden. Es gibt sicherlich in Zukunft weitere Spezialfolgen zwischendurch, immer mal wieder zu aktuellen Ereignissen, die uns passieren. Ja, würde ich vorschlagen. Die uns passieren. Die uns passieren. Passieren die, oder? Passieren. Die uns erleben, die wir erleben dürfen. Und wir haben ja schon eine in den Startlöchern. Ja, das stimmt. Aber da sollten wir jetzt nicht so viel verraten. Das nichts, nein, nein, das wird nicht. Wahrscheinlich gar nicht passieren. Ich merke das schon. Was natürlich kommen wird, ist demnächst dann die Episode 3. Ja. Ja, Hanni freut sich schon sehr darauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche alles Gute und genieß die Bilder. Haben wir. Bye, bye. Bye, bye.